Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Beginnen wir wie üblich gleich mit der Wiederholung der letzten Lektion. Ich möchte einen Umzugswagen bestellen, heißt auf Chinesisch. 我要订一辆搬家的车. An welchem Tag brauchen Sie den Wagen? 您哪天用车? 您哪天用车? 您能派几个人来? Wie viele Personen können Sie mitschicken? 您能派几个人来? 您住几层? 您住几层? In welchem Stockwerk wohnen Sie? 把贵重物品收好. 把贵重物品收好. Verwahren Sie die Wertsachen sicher. 我把所有物品都放在纸箱子里. Ich habe sie alle in Kartons gelegt. 我把所有物品都放在纸箱子里. Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge an. 我要订一辆搬家的车. 您哪天用车? 这个星期六上午. 您的东西多吗? 不少, 您能派几个人来? 4个人吧。 请问您住几层? 我住6层。 有电梯吗? 有电梯。 请把贵重物品收好。 我把所有物品都放在纸箱子里。 So viel zur Wiederholung, weiter geht es mit der heutigen Lektion. 请您先拿号, 再去那边等候。 请问, 需要等多长时间? 我想取点钱。 您取多少钱? 请您输入密码。 Xiaolan, zahlt man in China auch bei Banken für Strom, Wasser oder Telefon? Normalerweise ja. Bei der Bank muss man vorher normalerweise eine Wartenummer ziehen. Ein Angestellter sagt vielleicht, 请您先拿号, 再去那边等候. 请您先拿号, 再去那边等候. 先, erst. 先. 拿, nehmen. Ziehen. Na. Hao. Nummer. Hao. Zai. Dann. Zai. Qu na bian heißt wörtlich gehen dorthin. Qu na bian. Deng hou. Warten. Deng hou. Qing nin xian na hao. Zai qu na bian deng hou. 请您先拿号, 再去那边等候. Bitte nehmen Sie eine Nummer und warten Sie dort. 请您先拿号, 再去那边等候. 好的, 谢谢. Ich weiß auch, dass in der Bank immer viele Kunden sind. Wie frage ich danach, ob ich noch lange warten muss? Du kannst sagen, 请问需要等多长时间? 请问需要等多长时间? Entschuldigung, wie lange muss ich ungefähr warten? 需要, brauchen. 需要. 等, warten. 等. 多长时间, wie lange? 多长时间. 请问需要等多长时间? 大概半个小时. Ich möchte gerne etwas Geld abheben. Wie sage ich das auf Chinesisch? Du kannst sagen, 我想取点钱. 我想取点钱. Ich möchte etwas Geld abheben. 取 heißt abheben. 取. Dian ist eine Abkürzung für i dian und heißt etwas. Dian. Qian, Geld. Qian. 您好。 你好。 您办理什么业务？ 我想取点钱。 Der Bankangestellte muss natürlich wissen, wie viel Geld genau man will. Er fragt also meist, 您取多少钱？ 您取多少钱？ 多少 ？Wie viel？ 多少？ 您取多少钱 ？Oder auch nur 取多少 ？Als Antwort nennt man dann einfach die Höhe der gewünschten Summe. Wenn man zum Beispiel 10.000 Yuan will, sagt man 一万元。 Ich verstehe, wie im Deutschen also. 您取多少钱？ 一万元。 Und man muss natürlich eine PIN-Nummer eingeben. Der Angestellte bittet dich vielleicht wie folgt darum. 请您输入密码。 请您输入密码。 输入 eingeben. 输入。 密码 PIN-Nummer. 密码。 请您输入密码。 请您输入密码。Bitte geben Sie Ihre PIN-Nummer ein. 请您输入密码。 好的。 Okay, wiederholen wir kurz das Wichtigste der heutigen Lektion. 请您先拿号，再去那边等候。Bitte nehmen Sie eine Nummer und warten Sie dort. 请您先拿号，再去那边等候。 请问需要等多长时间？ 请问需要等多长时间？ Entschuldigung, wie lange muss ich ungefähr warten? 我想取点钱。Ich möchte etwas Geld abheben. 我想取点钱。 您取多少钱？ 您取多少钱? Wie viel möchten Sie abheben? Bitte geben Sie Ihre PIN-Nummer ein. 请您输入密码。 请您输入密码。 Hören wir uns nun noch einmal die gesamten Dialoge der heutigen Lektion an. 请您先拿号，再去那边等候。 好的，谢谢。请问需要等多长时间？ 大概半个小时。您好。 你好。 您办理什么业务？ 我想取点钱。 您取多少钱？ 一万元。 请您输入密码。 好的。 Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Über die Jahre lebten die Chinesen immer sehr sparsam. Die Menschen gaben ihr Geld nur für das Nötigste aus, zum Beispiel Essen und Kleidung, und brachten das restliche Geld zur Bank. Mittlerweile hat sich das geändert. Auch in China herrscht eine Konsumgesellschaft vor und das Konsumverhalten der Bevölkerung hat sich radikal verändert. Die Regierung unterstützt die Zunahme des Konsums. Schließlich wird dadurch auch die Nachfrage im Inland angeregt. So haben beispielsweise während der verschiedenen Ferien große Kaufhäuser spezielle Aktionen veranstaltet und die Geschäfte sind meist überfüllt. Die Chinesen, vor allem die Jüngeren, geben gerne Geld für moderne Kleidung, Elektrogeräte, Autos, Wohnungen oder Auslandsreisen aus. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind. Wie immer aber noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte etwas Geld abheben auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!